das Küchenstudio Berlin-Charlottenburg. Heute eine neue Folge aus der beliebten Reihe Fraglos. Ihr habt die Fragen, wir haben die Antworten. Natürlich mit Chris Krass und dem Thema: Was finden Frauen an einem Mann attraktiv? Es gibt Dinge, die einen Mann völlig unabhängig von seinem Aussehen attraktiv machen. Sie zu kennen ist der erste Schritt, um sie auch zu verinnerlichen. Erst dann sind sie im täglichen Leben umsetzbar. Nicht jedem Mann sind alle diese Eigenschaften von Natur aus gegeben, aber alleine schon das Streben danach zeigt Wirkung. Und außerdem, sie besitzen eine wesentlich längere Halbwertszeit als starke Muskeln oder schöne Augen. Auf geht's! 15 Dinge, die Frauen an einem Mann unwiderstehlich finden. Talent. Nicht ohne Grund haben Rockstars Groupies und Schauspieler Fans. Sie können mit Talent aufwarten, mal mehr, mal weniger. Auf jeden Fall heben sie sich aus der breiten Masse ab. Das ist auch der Grund, warum der Gitarrist am Lagerfeuer immer eine Frau findet, egal wie er aussieht. Dabei ist es Nebensache, worin das Talent besteht. Es geht um die Leidenschaft und das hineingesteckte Herzblut. Stärke. Das wohl archaischste männliche Attribut seit der Menschwerdung in der Steinzeit. Hier ist allerdings nicht die ein Mammut bezwingende Körperkraft gemeint. Die von einem Mann ausgestrahlte mentale Stärke ist beeindruckender als jeder gestellte Bizeps. Verletzlichkeit. Diese Eigenschaft scheint nur auf den ersten Blick im Widerspruch zur Stärke zu stehen. Ein starker Mann, der sich nicht scheut, im passenden Moment auch eine Schwäche einzugestehen, beweist dadurch Stärke, anstatt sie in Frage zu stellen. Selbstbewusstsein. Der Satz, man kann andere Menschen nur lieben, wenn man sich selbst liebt, ist hinlänglich bekannt. Und zugleich ist er die Erklärung dafür, warum Frauen Männer mit Selbstbewusstsein so verdammt attraktiv finden. Von einem selbstbewussten Mann geliebt zu werden, bedeutet, er braucht mich nicht, er will mich. Darum geht es. Wärme. Nein, hier geht es nicht um die Körpertemperatur. Gemeint ist eine emotionale Wärme. Die steht übrigens nicht nur Männern gut, sondern wirkt bei jedem Menschen positiv. Wer sich emotional abkapselt und verbarrikadiert, macht sich einsam. Dabei geht es nicht darum, ständig sein Innerstes nach außen zu kehren, sondern offen, freundlich und zugewandt mit anderen umzugehen. Stichwort Warmherzigkeit. Humor. Männer ohne Humor sind auf Dauer unerträglich. Und mit Humor ist nicht die schäkelklopfende Gaudi eines Mario Barth oder der beißende Zynismus eines Stefan Raab gemeint. Es geht um die Fähigkeit, auch den schweren Dingen des Lebens mit einer gewissen Leichtigkeit zu begegnen. Oder, ganz wichtig, auch einmal über sich selbst lachen zu können. Intelligenz erobert den Kopf einer Frau, Humor das Herz. Punkt. Ambition. Seien wir mal ehrlich, wirklich tiefe Gefühle oder gar Liebe können wir nur für Menschen empfinden, mit denen wir auf Augenhöhe sind. Ambitioniertes Streben, eine Richtung im Leben zu haben, ein Ziel zu verfolgen, all das nötigt einer Frau Respekt und Bewunderung ab. Und diese Mischung aus Stolz und Anerkennung ist der Kitt jeder Beziehung auf Augenhöhe. Also immer am Ball bleiben, macht auf Dauer attraktiv. Küche, Ernesto-Dio, Küche, Ernesto-Dio, Küche, Ernesto-Dio, Küchenstudio. Aufmerksamkeit. Wirkliches und aufrichtiges Zuhören bedeutet, alle eigenen Interessen, Erfahrungen und Urteile einmal komplett außen vor lassen. Eine Gabe, die sich viele wünschen, aber nur wenige besitzen. Da heißt es üben, und zwar ganz bewusst. Zuhören ist eine der größten Wertschätzungen, die man seinem Gegenüber erweisen kann. Ein guter Zuhörer ist immer attraktiv. Manieren. Es muss nicht gleich der Knigge sein, aber ein gewisses Maß an traditionellen Manieren kommt immer gut an. Einer Frau die Tür aufzuhalten, ihr in den Mantel zu helfen oder den Stuhl zurechtzurücken. Das bedeutet minimaler Aufwand für maximale Attraktivität. Großzügigkeit. Hier geht es nicht darum, jederzeit die sprichwörtlichen Spendierhosen anzuhaben. Merke, Geld ist für die, die sonst nichts haben. Gemeint ist vielmehr eine generelle Bereitschaft zu teilen, sei es Zeit, Emotionen oder Offenheit. Im Umkehrschluss ist natürlich Geiz als eine der unangenehmsten Charaktereigenschaften absolut unattraktiv. Loyalität. Klingt erst einmal komisch, aber wenn eine Frau jemanden echt nicht leiden kann, dann sollte ihr Mann ihn gefälligst auch nicht leiden können. Das bedeutet nicht, völlig kritiklos eine andere Meinung zu übernehmen, sondern in emotionalen Fragen hinter der Frau des Herzens zu stehen. Loyalität einem persönlichen Vorteil zu opfern, macht mehr als unattraktiv. Es disqualifiziert einen Mann vollständig. Initiative. Bei der leidigen Frage, wohin gehen wir zum Essen, einfach mal die Initiative zu ergreifen, kommt gut an. Gar nicht lange zu fackeln, sondern klare Ansagen zu machen, ist grundsätzlich eine gute Idee. Doch Vorsicht auf dem schmalen Grat zwischen attraktiver Initiative und unangenehmer Dominanz. Vorschriften lässt sich keine Frau gerne machen, Männer übrigens auch nicht. Kreativität. Damit ist nicht nur die bildende Kunst, Musikalität oder sonst eine musische Fähigkeit gemeint. Es geht um kreative Gestaltung sowohl der eigenen als auch der gemeinsamen Zeit. Jede Frau lässt sich gerne überraschen. Ein spontaner Städtetrip am Wochenende, ein romantisches Picknick oder eine überraschende Einladung ins Kino, Konzert oder Theater. Es wirkt. Höflichkeit gegenüber der besten Freundin. Der Weg zum Herzen einer Mutter führt über ihr Kind. Der Weg zum Herzen der Angebeteten führt über ihre beste Freundin. Ein Mann, der die beste Freundin höflich und respektvoll behandelt, signalisiert: Ich verfolge nicht nur irgendwelche Absichten, sondern es liegt mir etwas an dir und deinem Leben. Ich erkenne die Wichtigkeit deiner Freunde an und behandle sie dementsprechend. Respekt gegenüber der eigenen Mutter. Ein Mann, der einen freundschaftlich respektvollen Umgang mit seiner Mutter pflegt, sammelt Pluspunkte bei jeder Frau. Die Beziehung zur Mutter offenbart die grundsätzliche Haltung eines Mannes gegenüber Frauen. Aber Vorsicht, hier gilt: Es geht um die Verhältnismäßigkeit. Muttersöhnchen oder Männer, die sich am Telefon von ihrer Mutter mit "Ich hab dich auch lieb, Mami" verabschieden, werden jeder Frau ein genervtes Seufzen entlocken. Das war eine neue Folge von Fraglos aus dem Küchenstudio Berlin-Charlottenburg. Danke fürs Zuhören. Und wie immer zum Schluss unser Tipp: Ohren offen halten.